Denn die Karren und Schaufeln waren nicht die einzigen Anzeichen dafür, dass es mit der Lust und dem Behagen am Leben an dieser Stelle zu Ende ging. Der Maurer- und Zimmerleute-Handwerksgerät war auch bereits auf dem Wege. Und in der Gaststube hatte der Architekt der neuen großen Fabrikgesellschaft schon seine Planrollen in den Winkel gestellt. Und du hast noch nicht zu Ende erzählt, Ebert. Wir stecken noch immer in eurem ungemütlichen und übelriechenden Winter damals. Wie ging es denn nun weiter mit Albertine und ihrem Vater, dem Dichter Lipoldes? Wie ging es weiter mit dem Dr. Asche, mit deinem seligen Vater? Ja, wie ging es eigentlich weiter? Mein Freund und Lehrer, unser Chemieexperte Dr. Adam August Asche, hielt Wort. Er sendete sein gelehrtes Gutachten von Berlin aus an meinen Vater. Es wurde nachher sogar in einer Fachzeitschrift abgedruckt. Es stellte sich schnell heraus, dass seine Arbeit von höchstem wissenschaftlichem Wert war. Großes Echo fand sie natürlich nur bei Fachgenossen und sonstigen Kennern der Materie. Allerdings auch bei Poeten und sinnigen Gemütern. Und vor allem bei den Bach- und Flussanwohnern, die in gleicher Weise wie der alte Mühlherr von Pfisters Mühle zu leiden hatten. Und die von der Zuckerfabrik? Na, die hatten selbstverständlich nichts dafür übrig. Nicht die in Krickerode, noch die bei ähnlichen Anstalten. Dort glaubte man ja, das edelste Element, das saubere Wasser, sei nur für ihren Zweck, Nutzen und Gebrauch vorhanden. Die nannten Adam Asche einen unberufenen, überstudierten Querulanten und ließen es ganz ruhig auf einen Prozess ankommen. Und das war denn der erste und der letzte Prozess, den mein armer Vater zu führen hatte. Obwohl er schon seit einigen Jahren in dieser bissigen, feindseligen Welt gelebt hatte. Er war immer gut, friedlich und vergnügt mit eben dieser Welt ausgekommen. Sowohl als Müller wie als Schankwirt. Und musste jetzt also sein ganzes, freundliches, braves Wesen umwenden, ehe er seinerseits in den großen Kampf eintrat. Und im Wirbel des Übergangs der deutschen Nation aus einem Bauernvolk in einen Industriestaat seine Müller-Axt mit bitterem Grimm von der Wand herunterlangte. Von Weihnachten bis Ostern sah ich ihn dann häufig in meinem Schülerstübchen in der Stadt und wir besprachen die Angelegenheit. Von Woche zu Woche kam er auf müderen Füßen und in immer verdrießlicherer Stimmung. Ja. Ja, es stimmt ja. Im Februar ist die Zuckersaison zu Ende. Dann sind die Zuckerrüben vom Herbst verarbeitet und das Wasser des Mühlbachs ist wieder klar und die Luft rein. Aber es kann doch nicht sein, dass im Oktober die Schweinerei von neuem beginnt. Es kann doch nicht recht sein, dass die Zuckerfabrik von Krickerode mir ungestraft von jedem Jahr die Hälfte stiehlt. Das nagte zu sehr an seiner Seele und an seinem Rechtsgefühl, als dass er noch in der alten Weise die lustige Schenke hätte für den Sommer herausputzen mögen und seinen fröhlichen, grünen Mainbaum zu Pfingsten vor die Tür hätte stellen können. Reden Sie ihm nur um Gottes Willen jetzt nichts mehr dawider, Herr Ebert. Es ist der leidige Satan, aber es ist nun mal so. Der Advokate bleibt an jetzt noch das Einzige, was uns aus dem Jammer heraushelfen kann. So ging ich also eines sonnigen, windigen Morgens im März durch die verkehrsreichsten Straßen der Stadt mit meinem Vater zum Advokaten. Dr. Richey war auch einer jener Studenten gewesen, die Pfisters Mühle allzu gern besucht hatten. Studiosus Richey hatte in den Kastanienbäumen gesessen und seine Beine auf den Zechtisch der Kommilitonen herabbaumen lassen. Nun steckten eben diese Beine in schäbigen schwarzen Hosen und er trug einen von den unberechenbaren, unbezahlten Bäuchen, über die unzählige Anekdotensammlungen seit Urväterzeiten zu scherzen wissen. Da stand er nun in seinen grünen Pantoffeln auf dem zerschabten, aber doch noch schreiend bunten Teppich. Beim Zeus, Vater Pfister, immer noch die liebe alte heitere Kneipenseele und Kommerzidylle, ein Vivat auf Pfisters Mühle. Jawohl, Vivat Pfisters Mühle. Hat sich was mit Vivat, Herr Doktor? Naja, hat gar keinen Zweck, lang drum herum zu reden. Die Mühle ist dem Untergange geweiht, wenn nicht eingeschritten wird. Verzeihen Sie, ich muss mich hinsetzen. Es will nicht mehr so ganz wie früher mit Ihres alten Schoppenwirts unteren Beweggründen. Die Beine, ach was, der ganze Leib wird einem zur Last. Bitte nehmen Sie diesen Sessel hier und dann in aller Ruhe. Was kann ich für Sie tun? Ja, danke. Ja. Mein Junge hat Ihnen die Papiere zusammengestellt. Hier, bitte. Ein Gutachten haben wir machen lassen von unserem gemeinsamen Freunde, dem Dr. Asche. Ja. Die Nachricht vom Untergang der alten Mühle, an der auch bei ihm so viele Erinnerungen hingen, hatte ihn sichtlich getroffen. Und wohl auch meines Vaters Zustand. Ungeheuerlich. Vom humorigen, lebensfrohen und tatkräftigen Müller und Schankwirt war nicht mehr viel zu spüren. Nun ja, da haben wir vielleicht nicht die größte, aber sicher eine von den größten Fragen der Zeit. Deutschlands Ströme und Forellenbäche gegen Deutschlands Fäkal und andere Stoffe. Germanias grüner Rhein, die blaue Donau, der blaugrüne Neckar und die gelbe Weser im Verein gegen Germanias sonstige Ergießungen. Pfisters Mühle gegen die Rübenzuckerfabrik Krickerode. Das ist höchst interessant. Und doch, und abermals und zum dritten Mal, viva Pfisters Mühle, viva Vater Pfister, Piriat Krickerode. Auf so einen Fall habe ich lange gewartet. Gut, kurzum, diese Sache werde ich führen, Vater Pfister. Sozusagen mit Asche in der Tasche. Das wird das richtige Fressen für mich. Wir werden es glänzend und glorreich zu einem guten Ende bringen. Viva Pfisters Mühle! Aber nun mal im Vertrauen. Warum, lieber Herr Pfister, warum haben Sie sich denn um Jottes Willen nicht gleich zu Anfang an der lukrativen Zuckerfabrik beteiligt? Sie hätten investieren, Aktien unterzeichnen und sogar ein gewisses Mitspracherecht erwirken können. Genau das frage ich mich auch schon, seit du mir diese Geschichte erzählst, Ebert. Dein Vater hatte doch das Geld. Er hätte mit auf die Fabrik unterschreiben können. Er hätte reich werden können und vielleicht woanders. Nein, Emmy, genau das konnte er eben nicht. Er konnte es einfach nicht. Und es war nicht nur die Anhänglichkeit an diesen seinen letzten grünen Spazierfleck, inmitten einer Umgebung von Stein, Mörtel, Kalk und Maschinen. Ich kann das verstehen. Mein Vater und ich haben uns in dieser Hinsicht immer recht gut verstanden. Es kam der Tag im veränderlichen Monat April, an welchem ich zum ersten Mal aus meiner Heimat für längere Zeit Abschied nehmen musste, um in die Ferne und auf die Universität zu ziehen. Da trat nun aus dem Frühling, aus Licht und Schatten, aus dem großen Andern um mich her eine Gestalt, die meinem unbefangenen und gleichmütigen Mitatmen mit der Natur für einige Zeit ein Ende machte. Ich traf Albertine Leopoldis auf dem Buschpfade an meines Vaters Mühlwasser. Als ich, betroffen ob ihrer bleichen und kränklichen Erscheinung, stehen blieb und die Mütze zog, kam sie auf mich zu und reichte mir die Hand. Sie lächelte, aber es war das Lächeln einer jungen Frau, die schweres Leid auf der Seele trägt und ein schwerwiegendes Wort auszusprechen hat. Nur ein Wort an Ihren Freund, Herrn Dr. Asche, auszurichten, möchte ich Sie bitten. Und damit verschwand das Lächeln aus ihren feinen Zügen, als würde es nie wieder dahin zurückkehren. Mit einer bittenden Bewegung beider Hände, doch mit einem fast zornigen Blick über mich hinweg, in die grüne, eben wieder im Sonnenlichte glänzende Ferne, flüsterte sie mit unterdrücktem Schluchzen: Bestellen Sie Ihrem Freunde, dass Albertine Leopoldis ihm von ganzem Herzen dankbar sei für seine Güte gegen Ihren Vater. Dass er aber kein Recht, dass er es unterlassen müsse, sie noch ratloser zu machen durch seine Anteilnahme. Ich mag wohl selbst ratlos geschaut haben, denn ich konnte mir keinen rechten Reim auf diese Worte machen. Und sagen Sie Ihrem Freunde, dass mein armer Vater freilich nicht mehr das Mitleid von der Anerkennung zu unterscheiden wisse. Dass mich mein Leben vielleicht vor der Zeit alt und sehr klug gemacht habe und dass ich, Albertine Lippoldes, nicht mehr so leicht sich der bestgemeinten Täuschung hinzugeben verstehe. Bestellen Sie das bitte Ihrem weisen, treuen, guten Freunde. Ich werde es ausrichten, Albertine. Verzeihen Sie mir. Ich sah Albertine vor meiner Abfahrt zur Universität nicht wieder. Wohl aber den Papa Lippoldes. Auf dem Hausflur einer Schenke, im blauen Bock, unter den Marktleuten, Ausspanngästen, den städtischen Kutschern und Straßenvagabunden fand ich ihn vor dem Schnapsausschank. Da hängte er sich an mich, redete mit schwerer, stammelnder Zunge auf mich ein und gab mir seinerseits Grüße an seinen liebsten Freund, seinem einzigen Freund Asche, seinen besten Freund Adam, seinen letzten Trost und seine letzte, einzige, wahre Stütze in dieser Lausewelt mit. Am anderen Tag ging ich mit beiden Bestellungen aus Pfisters melancholischer Mühle in die so lachende, sonnige, aller Wunder und Hoffnungen volle Welt hinein nach Berlin. Es lässt sich nicht leugnen. Großartig ist das wasserverderbende Geschäft am Ufer der Spree, in welchem Freund Adam heute als leitende Seele waltet. Als Fräulein Albertine mich mit ihrer Bestellung zu diesem Fantasiemenschen schickte, der doch einen merkwürdigen Blick fürs Praktische hatte, da stand er noch auf den unteren Stufen des Glücks, war aber schon dabei, mit großen Schritten hinaufzusteigen. Hinter den gotischen Toren und Mauern seiner Anstalt tummelte sich etwas ganz anderes als Ritter, Knappen oder Streitrosse. Betäubt schon durch die sonstigen Erlebnisse meines ersten Tages in der Hauptstadt, wurde ich willenlos in den größten Tumult und die übelsten Gerüche geschickt, die jemals menschliche Sinne überwältigt haben. Ich ging über Höfe und durch Säle, wie selber erfasst und fortgewirbelt von dem großen Motor, dem Dampfe, der um mich her die Maschinen in Bewegung setzte, die Zentrifugen, Apreturzylinder, Rollpressen, Kalander, Imprägnier-, Kräusel-, Heft- und Plissé-Maschinen. Ich musste durch Düfte, gegen welche meines Vaters Bach in seinen schlimmsten Tagen, gegen welche Waschküchen und sonstige Ausdünstungen gar nichts bedeuteten. Im ärgsten Getöse fand ich schließlich den Freund. Nicht mehr über Olgas Unterrock gebeugt, sondern über ein mit Zahlen, Buchstaben und Formeln bedecktes Papier. Wir begrüßten uns herzlich und mit wahrhaftiger Freude, beschlossen aber recht schnell, unser Gespräch bei weniger Lärm und reinerer Luft zu führen. Hier, Benzin, grandioser Fortschritt, riesige Errungenschaft. Ich könnte dir an deiner eigenen Garderobe beweisen, welche giganten Schritte wir auf dem Weg zur höchstmöglichen Vollkommenheit in unserem Fach gemacht haben. Na, wie wär's, wenn du deinen Rock auszögerst und ihn in jene Klappe reichtest? Nein. Ja, wir stellen dir sofort die allein aus dem Kragen extrahierten Fettanteile als Rosenpomade und Kokosnussöl-Sodaseife wieder zu. Du möchtest lieber nicht? Er führte mich durch ein von gotischen Kreuzgängen umgebenes Klostergärtchen in einen anderen Korridor. Und von da aus an die Richtung Spandau laufende Spree. Es hindert dich durchaus nichts. Der einzubildende Schritt ist hier nicht an der Spree, sondern an den Bächen deiner Heimat. Nun, wie steht's auf Pfisters Mühle? Was macht der alte Herr? Und was wolltest du mir von Fräulein Albertine bestellen? Sie lässt dir bestellen, zitternd übrigens. Ich weiß nicht, ob vor Verdruss oder Unglück, aber jedenfalls mit verschluckten Tränen, dass sie dir von Herzen dankbar sei, dass du aber doch lieber unterlassen mögest, sie ferner so zu kränken. Womit sollte ich sie gekränkt haben? Sie wisse noch das Mitleid von der Anerkennung zu unterscheiden, aber ihr Papa nicht mehr. Und sie sagt, dass es sie recht elend mache, dir auch noch verpflichtet zu sein und nicht nur meinem Vater und anderen. Albertine sprach so Ich weiß nicht, ob sie dir sehr dankbar oder ob sie sehr zornig auf dich war. Nun, gegen ihren Vater war ich in der Tat nicht sonderlich nett. Das sieht er ganz anders. Als ich ihn zuletzt traf, sagte er, du seist sein einziger Trost. Er hält dich für den einzigen, der je sein Drama Eulogius Schneider begriffen und gewürdigt habe. Das werde die Nachwelt ja anerkennen und er werde in seinem literarischen Nachlass auf dich hinweisen und dich in das Gedächtnis des kommenden Menschengeschlechts mit hinübernehmen. Zum Henker mit seinem Bombast, diesem Quark, diesem gequäkten Egoismus. Ach, und seine Tochter? Diese albernen, braven Frauenzimmer. Ach. Albertine, dieses Herzensgute, dieses dumme Mädchen mit ihren verschluckten Tränen. Kutscher! Komm, steig ein. Wir fahren zu mir. Ein Wort noch, Ebert. Es ist besser, nie und nirgends so laut von dem zu reden, was man auf der Spindel hat. Und wenn du nach Hause schreibst, dann sage nur, du habest die Botschaft richtig ausgerichtet. Weiter nichts? Stelle keine überflüssigen Fragen. Im Betreff der Schicksal anderer an die Zukunft, sondern beschäftige dich lieber mit deinem Studium. Hasta. Es regnete draußen und wir waren mit den Vorbereitungen zum Packen und zur Abfahrt aus Pfisters Mühle beschäftigt. Der Architekt unten in der Gaststube pfiff unter seinen Plänen. Die arme Christine war zu nichts mehr zu gebrauchen. Sie saß zusammengekauert auf einer Treppenstufe, den schweren alten Kopf mit beiden Händen fassend. Ach, Ebert, dass ich das auszustehen habe. Dass ich dieses zu erleben habe. Ach, Christine. Ich hielt ihre Hand. Lass mich hier, Ebert. Und ließ sie sich an mich lehnen. Ich will mich in den Grund, den Sie morgen ausheben wollen, verschaufeln lassen. Und später an Ihren neuen Mauern rütteln. Auch du wirst es überleben, Christine. Und wir, Emmy und ich, wir können dich doch gar nicht entbehren. Hast mich doch von Mutters Arm genommen und mich großgepäppelt. Ich denke an Dr. Leopoldus, Albertines Vater. Dort hing er am Busch, halb im Wasser gefangen, bis Samse und dein Vater ihn befreiten und ihn dann begraben haben. Hast du deiner Frau eigentlich erzählt, wie Albertine von der Mühle aus Hochzeit machte? Nein, noch nicht. Emmy und ich sind hier in der Sommerfrische. Ich wollte ihr noch einmal meine Jugendzeit vorführen. Sie sollte ihre Wochen vergnüglich verbringen. Aber wenn es sein muss, dann werde ich ihr das Trauerspiel um Albertines Vater noch erzählen. Ich bitte um Vergebung, ich muss leider stören. Ich hätte etwas mit Ihnen zu besprechen. Emmy kam hinzu. Und der Baumeister und ich nahmen sie in die Mitte und spazierten auf der Chaussee und ein Stück weg von der Schmerzensmühle. Es tut mir wirklich sehr leid, dass ich Sie, Herr Dr. Pfister, und Ihre liebe Frau aus Ihrer hiesigen Dorfgeschichte mit feurigem Schwert vertreiben muss. Naja. Aber Ende Herbst müssen wir das Etablissement wenigstens bis unter das Dach in die Höhe gebracht. Wir werden dort drüben beginnen. Leider müssen wir dazu einige der alten Kastanien fällen. So spazierten wir langsam zurück. Und umliefen noch einmal das altersschwache Ziegeldach unseres verlorenen Erbes. Setzten uns zusammen mit Christine ins Oberstockstübchen, lehnten uns ins offene Fenster, während die melancholische Alte vor ihrem Strickzeug saß. Wieder her mit den alten Bildern! Mein Vater und Felix Leopoldus hatten ihre Herzen zusammengetan, während ich in Berlin die letzten Studien betrieb. Weihnachten näherte sich wieder einmal. Kurz vorher hatte Dr. Riechei unseren Prozess gegen Krickerode gewonnen. Bald sollte mein Studium zu Ende sein. Schnee lag über Berlin. Ich saß am Fenster meiner Bude und hörte die bekannten Schritte. Aber es war nicht mein Vater. Es war Asche. Ich bin's nur, mein junger Freund. Ich halte es jetzt mit Voltaire und ich werde Geld machen, um meine Meinung sagen zu können und jedem Lumpen, was er wirklich wert ist. So? Und wie bitte? Im nächsten Frühjahr legen wir den Grundstein für Adam Asches Erdlappen-Lumpen- und Fetzenreinigungsinstitut am Ufer der Spree. Ein eigenes Unternehmen? Aber das ist ja wundervoll, Adam. Ich fahre mit dir zur Mühle und feiere dort Weihnachten. Obwohl mir katzenjämmerlich zumute ist. Mir schwant etwas. Er wollte mit dir gehen wegen eines... Ja, wegen eines lieben Mädchens. Hm. Du wolltest mir von Albertine erzählen und ihrem Vater. Du hast es versprochen. Und ich ging in der Erinnerung noch einmal in Gedanken zurück in die Bilder für meine Emmy. Die mit mir vor den gepackten Koffern und der traurigen Christine gegenüber saß. Also, mein liebes Weib. So war die Sache mit Albertine und ihrem Vater. Wir fanden meinen Vater kränklich, kümmerlich und apathisch. Trotz seines Sieges mit dem Advokaten Richei über Krickerode. Zieh wie immer in den ersten Stock, Adam. Aber mit einer Weihnachtsfeier wie früher wird's wohl nichts werden. Wenn der Mensch seinen Knacks weg hat, soll er keine Vergnügungskomödie spielen. So wohnten wir, der angehende Kapitalist und der Student der Schulweisheit dieser Erde, noch einmal beim ersten Schneefall in Pfisters Mühle. Jeder auf seine Weise an den Bildern dieser Welt weitermalend. Ich bin der größte Pinsel des Universums. Ja. Ich habe Albertine, das Liebewesen, gefragt. Aber sie hat geantwortet, dass sie mir nur eine Last würde. Es war meine innerste Überzeugung, dass ich sehr wohl eine Frau, eine Familie, nebst Schwiegervater ernähren könnte, aber... abgeblitzt. Ach. Albertine, du liebst sie. Ja. Und ja, und ja, und ja. Sie muss und muss ja sagen. Ich versichere dir, Bursche. Ohne dieses Mädchen wird mir das Resultat meines Lebens so stinken, so widerwärtig, so über alle Maßen abgeschmackt, dass mir nichts übrig bleibt, als mich an einen Ölbaum in Monaco aufzuhängen. Ja, sie muss, sie muss. Ich liebe dieses Frauenzimmer und ich will es bei mir haben und es so gut als möglich halten in dieser Welt des Benzins und der vergifteten Brunnen, Forellen, Bäche und Flüsse. Komm mit zu deines Vaters Bach, Ebert. Schweife nicht wieder ab, Ebert. Bis in alle Einzelheiten will ich es wissen, was am schlimmsten Tag von Pfisters Mühle hier geschehen ist. Nein, nicht diese traurige Geschichte. Die alten Bilder verschwinden nicht, Christine. Wir nehmen sie mit. Asche und ich beschlossen, Albertine unter ihrem kümmerlichen Dach aufzusuchen. Geh du voran. Mir riecht mal mein stänkerisches Handwerk an. Außerdem ist es neblig. Was war denn das eben? Hm? Da kam das aus der Luft. Was? Unter dem Wasser. Halte an. Wir gingen an Pfisters Mühlwasser vorbei. Es war randvoll um diese Jahreszeit. Wir horchten? Nichts. Dann trafen wir Fräulein Albertine. Fräulein Albertine! Sind Sie dem Vater begegnet? Nein? Er hatte die Absicht, Sie in der Mühle aufzusuchen, Herr Pfister. Herr Pfister, was? Mühle wollte er? Ja. Warum sind wir denn da nicht begegnet? Sollte wieder einmal den Weg nach Krickerode gegangen sein. Ich wollte ihn heute gerade unbedingt sprechen. Wir sollten ihm vielleicht entgegengehen, Ebert. Ja. Oh, tun Sie es, mein Herr. Das machen wir, Fräulein Albertine. Felix Leopoldus hatte einen Hang zu Krickerode entwickelt. Dort fand er eine Gesellschaft, die immer etwas zu trinken vorrätig hatte und die seine dichterischen Ausbrüche, sein Pathos und sein grimmiger Witz amüsierten. Ebert, hast du jemals an oder in mir was bemerkt, was auf das hindeutet, auf Ahnungen, die man das zweite Gesicht nennt? Nicht, dass ich wüsste. Nun, so nenne mich ab jetzt, wie du willst, aber seit einer Viertelstunde fühle ich eine menschliche Tragödie sich nähern. Dieser nichtsnutzige Nebel hier draußen, diese merkwürdige Stimme vorhin. Vielleicht Samses Stimme? Nein, nein, mir war es, als wäre es Leopoldus Gekrä ohne Pathos, aber in dramatischer Not. Ach, Asche, verzeih, aber du bist ein Esel. Mag sein, aber komm bitte mit. Lass uns am Wasser entlang nach Krickerode gehen. Ich muss meiner Ahnung folgen. Von mir aus. Soll ich weitererzählen, Emmy? Oder graust's dich? Weiter. Weiter und alles ganz genau. Wir drangen durchs Buschwerk. Blieben in den Wassersümpfen fast stecken. Und plötzlich, unter einer steil abfallenden Böschung, an der das Wasser wie in einem Miniaturhafen sich lautlos im Kreise drehte, sahen wir einen abgetragenen Filzhut sich drehen. Das ist der Hut vom alten Leopoldus, ich kenne ihn. Da kommt jemand von Krickerode gelaufen. Der Doktor, er ist den ganzen Nachmittag mit den Herren oben lustig gewesen. Und wo ist er jetzt? Ja, vor einer Stunde ist er gegangen, aber auf recht unsicheren Füßen. Die Herren wissen, was ich meine. Schon gut, Ebert. Lass es für heute gut sein. Das wird mir dann doch eine zu traurige Geschichte. Der Baumeister kam und schlug ein letztes Beisammensein vor. Allerdings als Picknick, denn es war kaum mehr etwas im Hause. Ich werde Dr. Riechei bitten, uns zu versorgen. Mit einem anständigen Tropfen, wie es sich gehört am letzten Abend. Im Übrigen begnügen wir uns mit dem, was das Dorf uns liefert. Wie hatte ich mich im tiefsten Grunde meines Herzens vor diesem letzten Abend in meines Vaters Haus gefürchtet. Nun war er da und ging vorüber in der trivialsten Weise. Die beiden Herren disputierten Bismarck und den Kulturkampf und die soziale Frage und was sonst noch dazu gehört. Ich tat nichts dazu, die Unterhaltung auf Pfisters Mühle zu bringen. Die Baumkronen über unserem Tisch waren still. Sterne funkelten am Himmel. Und ich hörte in die Unterhaltung hinein, wie in das Rauschen des Flusses, der immer noch von Krickerode herkam, aber nächste Woche zum letzten Male an der Mühle vorbeirauschen sollte. Ich hielt es nicht gut aus in der Gemütlichkeit. So schlich ich mich vom Tische dem Hause zu, wo auf dem Tritte der alten Mühle, die das Wasser nicht mehr trieb, Christine kauerte und den letzten Abend auf Vater Pfisters Anwesen zu überwinden suchte. Liebe Christine. Wie konnte es nur so weit kommen, Ebert? Wir bleiben doch trotz allem zusammen? Gewiss. Gewiss. Ich konnte es doch nicht ändern. Selbst der Vater sah es, dass es nicht anders ging. Und es war sein Wille, dass es heute so gekommen ist. So sind wir zwei und Samse eben übrig geblieben. Auch im fremden Lande. Wenn du mich nur mitnehmen willst, Ebert. Gott, wenn ich nicht dächte, dass deine liebe Frau und du mich wenigstens noch als Aushilfe gebrauchen könnt. Ich würde mich auf dem Kirchhof neben deinem Vater und deine selige Mutter legen. Wäre ich an Ihrer Stelle, Frau Pfister, würde ich eifersüchtig. Wo steckst du bloß, Ebert? Du hast den Korkenzieher mitgenommen. Geh nur zu deinen Frauchen und zu deinen Freunden, Ebert. Die Herren haben ganz recht. Nicht nötig, dass wir aus dem letzten Abend auf Pfisters Mühle ein Trauerspiel machen. Und vergesst den Korkenzieher nicht. Am nächsten Morgen standen wir auf dem Bahnhof. Als wir an Pfisters Mühle vorbeifuhren, stand der Baumeister am Zaun und winkte uns mit dem Hut vergnügt nach. Gerade wurde die erste Kastanie gefällt. Dann war Pfisters Mühle nur noch in dem, was ich mit mir führte, an Notizen. Und im Kopf, auf diesem rasselnden, klirrenden Eilzug durch Raum und Zeit. Ich fragte nicht mehr, wo sind die Bilder? Ich hatte sie fest in mir. Mir gegenüber hatte ich die geröteten Augen meiner alten Pflegemutter Christine Meine Emmy lehnte ihr Häuptlein an meine Schulter. Ich begrub den armen, tragischen Poeten Dr. Felix Leopoldus. Ich trug den guten Vater von seiner Mühle aus zu Grabe. Ich hatte nicht mehr zu fragen, wo die Bilder geblieben waren. Wie könnte ich zum Beispiel den Ton vergessen, mit dem mein Vater, als wir die Leiche des Poeten dicht vor unserem Wehr fanden, sagte: Das arme Mädchen gehört mir auch an. Ich nehme sie zu mir. Der Eber, das ist mein Erbe. Aber du, liebes Kind, bist mein letzter Gast. Du tätest ein Werk der Barmherzigkeit, wenn du bei mir bliebest. Ich weiß wohl, du hast mich gar nicht nötig. Du kannst morgen schon als kluge und studierte junge Dame in die Welt gehen. Aber bleibe fürs Erste hier. Er gab ihr sein Wort. Und sie hat dem Vater Pfister sein Mitleid und seine Güte vergolten bis an den Tod. Hat ihr Bestes getan, ihm seine letzten Tage leicht und freundlich zu machen, weil sie dem eigenen Vater nicht mehr helfen konnte. Mit deiner Hilfe, Christine. Sie war sein armes Mädchen, seine gute Tochter. Mein Vater blieb bei seinem Wort. Die Mühle wurde geschlossen und Fräulein Albertine hatte den Mühlgarten ganz für sich. Nur mit dir musste sie ihn teilen, lieber Ebert. Na, wenigstens, wenn ich zu Hause über dem Examen saß. Ich hätte wohl Grund, heute noch ein wenig eifersüchtig zu sein. Da war es freilich ein Glück, dass der Dr. Asche schon in der Nähe war. Nein, nein. Der ließ sich den ganzen Sommer nicht in der Mühle blicken, Emmy. Er baute am Ufer der Spree weiter an seinem Vermögen und seiner sonstigen näheren und fernen Zukunft. Wenn er mal schrieb, dann ließ er alle unter dem Dach von Pfisters Mühle grüßen. Nannte er dabei Albertine mit Namen? Ich glaube, er hat sie geschickt zwischen den Zeilen seiner Briefe versteckt. Mein Vater ließ sich ja jeden Brief des Herrn Dr. Asche von ihr vorlesen. Danach verschwand sie immer im Garten. Und mein Vater stieß mir in die Seite und zwinkerte mir zu. So? Ja. Seine Menschenkenntnis war gut. Er hatte die Verbindung zwischen den beiden gleich erkannt. Wir hatten ja mancherlei Hochzeiten in unserer Kundschaft hier zustande gebracht. Ach, wenn doch nur seine Mühle nicht zugrunde gegangen wäre. Ich fürchtete, die Augen zu schließen. Die hingegangenen Jahre wieder zu sehen. Als ich Kind war. Und die Mühle rauschte und klapperte. Die Schornsteine von Berlin. Alles voller Fabriken. Ich freue mich auf unsere eigenen vier Wände. Verzeih mir, wenn ich in all den Wochen auf Pfisters Mühle nicht alles gleich so mitsehen und mitfühlen konnte wie du. Es war ja wirklich zu schön dort. Das Wetter auch. Und die guten Stunden unter den Hecken am Fluss. Aber manchmal wurde mir Angst. In deiner verzauberten Mühle, die dir gar nicht mehr gehörte. Mir war, als wäre ich in einem Traum. Und du warst wahrhaftig nicht in deinem Element. Was sollte dich auch Pfisters Mühle angehen? Oder der unbekannte Dichter Leopoldus? Da wir ja uns haben. Und die gute Albertine hat ihren Adam und ihre neue feste Heimat. Gepäckträger! Gutes Wegen! Verliert mich nicht! Halte nur scharf Aussicht nach einer Droschke. Und dann saß ich wieder in unserer Wohnung in Berlin an meinem Arbeitstisch. Vor mir der erste Packen blauer Schulhefte mit meinen Erinnerungen und Aufzeichnungen, die ich nun korrigierte. Wenn du nur wolltest, Ebert, so würdest du aus deinen Blättern über Pfisters Mühle ein wirkliches Schreibekunststück deinen Enkeln hinterlassen können. Das fällt mir ja nicht im Traum ein. Nein, nein, all den alten Bildern, die einst Leben und Farbe hatten, den kann ich nur selbst nachträumen, Emmy. Die alte Christine hatte also bei uns Beschäftigungen gefunden. Sie half Emmy in ihrem Haushalt. Albertine hatte auch ihre Arbeit vom Morgen bis zum Abend in Adam Asches Lumpenburg, wie er sie scherzhaft nannte. Ja, der berühmte Universalfleckenreiniger Schön- und Neufärber in seiner Lumpenburg. Und wo bleiben all die alten Bilder, Adam? Ich zeig dir andere. Kommt mit mir auf eine Ausfahrt in die schöne Natur. Samse wird uns fahren. Er freut sich schon darauf, die Jungfer Christine zu sehen. Ich gehe schon mal voraus. Er hat die Stirn, die Umgebung seiner großindustriellen Fabrik eine schöne Natur zu nennen. Und ein Bäuchlein hat er sich zugelegt. Er behält die Zigarre selbst in tiefstem Schlummer, in seinem bemerkenswert intakten Gebiss. Sagtest du nicht, er mache auch Börsengeschäfte? Ja, unser Adam Asche ist ein Mann der neuen Zeit. Mhm. Krickerode war rechtskräftig verurteilt worden. Der großen Provinzfabrik war bei 100 Mark Strafe für jeden Kalendertag untersagt, das Mühlwasser von Pfisters Mühle durch ihre Abwässer zu verunreinigen. Sie durfte keinen üblen Geruch in der Turbinenstube und den sonstigen Hausräumen erzeugen. Es war ihr verboten, den Mühlenbetrieb durch jene schleimige, schlingpflanzenartige Masse zu behindern, wie sie bei der Zuckerherstellung in den Herbst- und Wintermonaten anfiel. Das war sehr gut für andere Flussanwohner, ob sie eine Mühle hatten oder nicht. Aber Vater Pfister machte wenig Gebrauch von diesem durch den Advokaten Richei erworbenen Sieg. Das hätte früher kommen müssen. An jenem Tage schon, an welchem er sich zum ersten Mal fragte, wo eigentlich sein Bach, der lustige, rauschende, fröhliche Nahrungsquell seiner Väter seit Jahrhunderten, wo also dessen klare Wasser geblieben waren, und wer ihm so die Fische tötete und verjagte. Es war Anfang Oktober. Ein besonders warmer Oktober, in dem die Bäume länger als sonst ihre Blätter und die Blumen länger ihre Blüten festzuhalten gedachten, als mir der Briefträger den letzten Brief meines Vaters zustellte. Einen Brief in sehr veränderter Handschrift und doch im vollkommen unveränderten Stil des alten Herrn. Nun ist es mir doch ein Trost, mein Junge, dass du nicht die alte Ehre, den alten Ruhm von unserer Vorfahren wackerem Erbteil aufrecht und in Betrieb halten musst. Die Mühle und die Schankwirtschaft sind am Ende. Gott sei Dank hast du, Ebert, einen Abweg ins Gelehrte eingeschlagen und gehst anders durch die Welt. Mein Junge, tust mir einen Gefallen, wenn du für 8 Tage Urlaub nimmst. Als Begründung kannst du Familienangelegenheiten vorschieben und bring Dr. Asche möglichst mit. Hätte mit ihm auch einiges zu besprechen. Neuigkeiten sind nicht zu vermelden, nur eine Kuriosität, die ich aber schon öfters, erlebt habe. Eine der Kastanien, dritter Tisch in der Reihe rechts, blüht dieses Jahr zum zweiten Mal. Wir grüßen dich alle. Auch Fräulein Albertine Lipoldes lässt grüßen. Wir sind recht gesund. Aber komm doch lieber auf ein paar Tage. Dein Vater. Wir kamen bei hellem, klarem Himmel zu Hause an. Der leichte Dunst auf der sonnigen Ferne deutete 1000-mal eher auf einen Frühling als auf den nahen Winter hin. Aber man hatte uns Samse mit dem Mühlenfuhrwerk nach dem Bahnhofe geschickt. Obgleich der alte, getreue Knecht niemals ein allzu fröhliches Gesicht machte, erschrak ich doch heftig, als ich ihn ansah. Samse! Ja, was? Samse! Was stimmt? Du bist daheim, alter Freund. Schlimm! Hat er denn gar nichts davon geschrieben? Geschrieben hat er, dass er mich und den Dr. Asche sprechen will. Dass ihr alle gesund seid und dass die Kastanien in unserem Garten zum zweiten Mal blühen. Alle gesund. Ach, du lieber Himmel. Da bleibt doch nichts anderes übrig, als schnell nach Hause zu fahren, damit die Herren sich selbst einen Eindruck verschaffen. Ne? Aber vor der Apotheke, ne, muss ich noch mal kurz halten. Ne? Wir warfen unser kleines Gepäck in den Wagen und fuhren im Trabe rasselnd durch die wohlbekannten, auch schon in der frühen Morgensonne lebendigen Gassen der Stadt. Vor der Apotheke ließ mir Samse die Zügel. Er kam bald mit einer giftig aussehenden Arzneiflasche wieder zum Vorschein. Wenn das Zeug was helfen könnte. Ihr werdet ihn ja bald selber treffen. Dann seht ihr, wie es um uns steht. Auch wenn die Bäume in unserem Garten dieses Jahr schon zum zweiten Mal blühen. Hey, ha! Wir fanden den lieben alten Vater zum Sterben krank, in heftigen Atembeschwerden nach Luft dringend und doch mit unserer Ankunft wieder mit dem alten guten Lächeln um die trostlos blauen Lippen. Ebert, Herr Dr. Asche. Er saß in seinem alten gepolsterten Eichenlehnstuhl seiner Urväter. Wie gut, dass Sie so schnell kommen konnten. Christine. Es steht nicht gut um. Zu seinen Füßen, auf meiner Mutter Schemel, saß Albertine Lipoldes und las ihm vor. Sie liest aus den Dramen ihres Vaters. Der Müller tat in letzter Zeit nichts lieber, als ihr zuzuhören. Dort kommt eine Chaise her. Ja, eine Chaise ist gekommen. In der Tat. Guck mal, so schnell seid ihr da. Das ist schön. Vater. Und du auch, Dr. Adam. Ja. Vater. Legt ab. Macht euch behaglich. Und spielt nicht die Narren. Wir kommen denn zum letzten Male in unserem Bunde. Sieht mal, Fräulein Albertine gehört auch dazu. Das liebe Kind hier hat mich noch mal in die Schule genommen. Könnte euch beiden auch nichts schaden. Zu Mittage am anderen Tage saßen wir am dritten Tisch in der rechten Reihe unter dem Kastanienbaum, der nun so kurz vor dem ersten Schneefall die zweite Blüte trug. Das Mühlrad stand still. Die Schinkenzeichen waren abgenommen. Der alte Bund war klein geworden. Unser lieber Meister und Vater Bertram Pfister, Fräulein Albertine Lipoldes, Dr. Adam August Asche, Jungfer Christine, Samse und ich, des Müllers Sohn. Vor uns hielt also mein Vater in Atemnot und deutlich sichtbarer Wassersucht, die von seinen Füßen aufstieg, seine letzte Tischrede in diesem Garten. Ja, Müller bin ich und ich will gleich den schwersten Sack in den Trichter schütten. Mein Junge und Namenserbe ist nun ein wenig aus der Art geschlagen und kein Müller geworden. Weiß Gott, ich bin dem Schicksal dafür dankbar. Und auch Adam Asche, Sohn meines Freundes und Schönfärbers Asche, ist zwar letztlich in gewisser Weise wieder zurückgekehrt zu seines Vaters Tun, aber gedacht hätte ich das wirklich nicht. Ich sehe dich hier noch in den Bäumen hängen und auf der Wiese liegen, den Kopf voller Phantastereien. Du warst meines Sohnes erster Lehrmeister. Du hast mit deiner Wissenschaft den Kampf gegen die Zuckerfabrik Krickerode aufgenommen, den uns Advokat Richei glücklich gewonnen hat. Gestatte mir die Bitte, dass du auch zukünftig meinem Sohn hilfst. Pfisters Mühle mit allen Rechten zu einem für alle Parteien gedeihlichen Abschluss zu verhelfen. Denn was sollen alle ersiegten Gerechtigkeiten, wenn wir sie nicht nutzen können? Zunächst mal müssen Samson und Christine ein gesichertes Altenteil bekommen. Und dann müsst ihr schauen, wann es an der Zeit ist, diese Mühle hier und den Wasserlauf günstig loszuschlagen. Ich habe nichts dagegen, wenn Ebert dann das Kapital in deine Unternehmung steckt, Adam. Ich habe aus den vielen Gesprächen eine Menge gelernt. Und immerhin glaube ich jetzt zu wissen, warum wir nicht mehr bestehen können gegen Krickerode, trotz aller gewonnenen Prozesse. Den Adam da, meine liebe Albertine, habe ich aufwachsen sehen. Ein Fantastikus mit tiefem Sinn für Ideale. Ach, Vater Pfister, die alten Zeiten. Und auch die neuen. Ja, Adam, Albertine und ich haben oft geredet über dich. Im Guten, hoffe ich. Ich sagte wohl, dass der Herr Dr. Asche einen guten Charakter habe. Mein Freund Asche starrte regungslos von meinem Vater auf das junge Fräulein. Dann sprang er, ganz der unberechenbare, närrische Fantastikus, auf und schloss das hübsche, tapfere, kluge Mädchen fest in seine Arme. Du bist sehr gut gegen mich und meinen Vater gewesen, Adam. Aber am Anfang habe ich es nicht recht begriffen und später nicht mehr gewusst, wie ich es dir danken sollte. Ach, Albertine, mein Herzenskind. Ja, also, das ist nicht die erste Hochzeit, die im Pfisters Mühle verabredet worden ist. Aber es wird wohl die letzte gewesen sein. So, nun räum den Tisch ab, Samse. Und Christine, zieh mir bitte die Decke etwas fester um den Leib, so. Ja. Und du, mein Sohn, rollst den letzten hiesigen Müller und Wirt aus seinem Garten ins Haus. Sieben Tage später ist er nach schwerem Leiden in unserer aller Gegenwart sanft und friedlich eingeschlafen. Mein lieber Vater, der gute, fröhliche Vater Pfister. Kurze Zeit später haben Albertine und Adam geheiratet. Und ich nahm meine Emmy. Und wir alle blieben die besten Freunde. So also ist das alles gekommen, liebe Emmy. Samse und Christine gehören vollständig zu uns. Wir können uns weder Leopoldesheim, noch unser eigenes Berliner Heim, noch die alten Bilder ohne die zwei vorstellen. Drum gehen wir häufig zu den Asches zum Tee. Neue Bilder gesellen sich zu den alten. Die Gegenwart zur Erinnerung. Die zwei Frauen, meine Frau Emmy und Adams Albertine, sitzen auf der Veranda von Lumpenburg-Lippoldesheim in Berlin. Nebenan klappert Adams Fleckenreinigungsanstalt und bläst ihr Gewölk zum Abendhimmel empor. Fast so arg wie damals Krickerode. Und der Fluss ist, auch wenn wir ihn derb verunreinigen, von allerlei Ruderbooten und Segeln belebt. Überall ist höchste Gleichgültigkeit zu sehen. Nur das ungeheure Bedürfnis, seinen Willen zu kriegen. Geheul, Geblök, die Lümmel wollen doch nur eins an die Brust der Mutter. Selbst eine solche Hausidylle wie die unsrige reicht nicht gegen den Überdruss aus. Beides gehört eben zusammen. Das Ganze des Daseins, das ist die Wäsche von alten Hosen, Unterröcken, Ballroben, Theatergarderobe, den Monturstücken ganzer Garderegimenter. Und dann zur besten Frau und zum Tee nach Hause zu kommen. Solange die ewige Sonne, die unaustilgbare, über uns aus dem Desinfektionskessel steigt. Ja, so ist das alles geworden. Die Schornsteine rücken vom Rande Berlins immer näher in die Stadt hinein. Pfisters Mühle von Wilhelm Rabe. Ein Hörspiel in zwei Teilen. Bearbeitung Peter Steinbach. Es sprachen Ebert Pfister, Paul Herbig, Emmy Pfister, Chris Pichler, Müller Pfister, Gerd Baltus, Adam August Asche, Horst Koterba, Felix Lipoldes, Hans-Peter Halbwachs, Albertine Lipoldes, Franziska Petri.